Erster für den Musikmeister. Nach der Melodie Stirb für den Sohn. Ein Lied von David. Zweiter, ich will Jahwe von ganzem Herzen danken. Ich will alle deine Wunder erzählen. Dritter, ich will mich freuen und jubeln. Ich will dein Lob singen, du bist der Höchste. Vierter, meine Feinde sind zurückgegangen. Sie sind gestolpert und vor dir gestorben. Fünfter, du hast mein Recht verteidigt. Du bist ein gerechter Richter auf deinem Thron. Sechster, du hast die anderen Völker bedroht. Du hast die schlechten Menschen getötet. Ihre Namen sind für immer verschwunden. Siebter, die Feinde sind für immer zerstört. Du hast ihre Städte kaputt gemacht. Niemand erinnert sich mehr an sie. Achter, Jahwe ist für immer König. Er hat seinen Thron aufgestellt, um zu richten. Neunter, er richtet die ganze Welt gerecht. Er sagt den Völkern, was richtig ist. Zehnter, Jahwe ist wie eine sichere Burg für Menschen, die leiden. Er hilft in schweren Zeiten. Elfte, Menschen, die deinen Namen kennen, vertrauen dir. Du verlässt niemanden, der dich sucht, Jahwe. Zwölfter, singt Lob für Jahwe, der auf Zion König ist. Erzählt den Völkern von seinen großen Taten. Dreizehnter, Jahwe rächt das Blut. Er hat an die Menschen gedacht. Er hat das Schreien der Armen nicht vergessen. Vierzehnter, sei gnädig zu mir, Jahwe. Sieh mein Leid. Meine Feinde hassen mich. Du rettest mich vor dem Tod. Fünfzehnter, dann kann ich von all deinen großen Taten erzählen. Ich freue mich in Zion über deine Hilfe. Sechzehnter, die anderen Völker sind in die Grube gefallen. Sie haben diese Grube selbst gemacht. Ihr Fuß hat sich in ihrem eigenen Netz verfangen. Siebzehnter, Jahwe hat sich gezeigt. Er hat Gericht gehalten. Die schlechten Menschen sind in ihren eigenen Taten gefangen. Achtzehnter, die schlechten Menschen müssen umkehren. Sie müssen in die Unterwelt gehen. Alle Völker, die Gott vergessen haben. Neunzehnter, die armen Menschen werden nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Leidenden wird nicht für immer verloren sein. Zwanzigster, steh auf, Jahwe. Lass die Menschen nicht gewinnen. Die anderen Völker müssen vor dir gerichtet werden. 21. Mache ihnen Angst, Jahwe. Die anderen Völker sollen erkennen, dass sie nur Menschen sind.